Joshua Lawrence Chamberlain. In den Annalen der Militärgeschichte gibt es keine inspirierendere Geschichte über moralische Autorität als die des Bürgerkriegshelden Joshua Lawrence Chamberlain, Kommandeur der 20. Maine Company der Union. Chamberlain, Professor am Bowdoin College, wurde von seiner Lehrtätigkeit beurlaubt, als Abraham Lincoln dringend benötigte zusätzliche Freiwillige für die Armee der Nordstaaten suchte. Er war ein Mann von großer Charakterstärke und tiefer moralischer Überzeugung. Sein Brief an den Gouverneur von Maine wurde akzeptiert und er wurde in die Armee aufgenommen. Obwohl er so gut wie keine militärische Kenntnis hatte, stieg er schnell die Rangleiter hoch. Am bekanntesten wurde Chamberlain wohl durch seine Tapferkeit und seine Führung auf dem Little Round Top bei der Schlacht von Gettysburg. Er hatte den Befehl bekommen, das linke Ende der Unionslinie gegen die angreifenden Konföderierten zu sichern. Er und seine Soldaten hielten stand, bis ihnen schließlich die Munition ausging. Chamberlain war trotzdem nicht bereit, zurückzuweichen. Er befahl dem Regiment, die Bajonette aufzupflanzen. In seinen eigenen Worten klingt das so: In dieser Krise befahl ich das Bajonett. Das Wort reichte aus. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer die ganze Linie entlang, von einem Mann zum anderen, und erhob sich schließlich zu einem Schrei, mit dem sie sich dem jetzt keine 30 Meter mehr entfernten Feind entgegenstürzten. Das hatte eine erstaunliche Wirkung. Viele in der ersten Linie des Feindes ließen ihre Waffen fallen und ergaben sich. Ein Offizier feuerte mit der einen Hand seine Pistole auf meinen Kopf ab, während er mir mit der anderen seinen Säbel überreichte. Wir blieben rechts fest verankert, schwenkten aber links nach vorn. So entstand ein großes, rechtsdrehendes Rad, vor dem die zweite Linie des Feindes zerbrach und sich zurückzog, von einem Baum zum anderen kämpfend, wobei viele gefangen genommen wurden. Schließlich hatten wir alle Feinde aus dem Tal gedrängt und fast vor unserer ganzen Brigade die Front freigemacht. Viele sind der Ansicht, dass dieser Sieg des reinen Mutes auf dem Little Round Top die Wende in der Schlacht bei Gettysburg und im ganzen Bürgerkrieg brachte. In Würdigung seiner Verdienste überreichte man Chamberlain die Waffen der ersten Südstaateneinheit, die sich bei Appomattox ergab. Bei Kriegsende war er Generalmajor. Später wurde er für seine Leistung auf dem Little Round Top mit der Tapferkeitsmedaille des Kongresses ausgezeichnet. Jahre später machten seine Freunde und früheren Waffenbrüder ihm als Anerkennung für alles, was er getan hatte, ein ganz besonderes Geschenk: einen prächtigen Grauschimmel. Chamberlain bedankte sich mit der für ihn typischen Bescheidenheit für dieses wundervolle Geschenk, fügte aber hinzu: Keines der Opfer und keiner der Dienste, die ich gebracht und geleistet habe, verlangt eine andere Belohnung als jene, die das Gewissen jedem Menschen gibt, der seine Pflicht tut.